Für Volker Rühe ist in der DDR der Sozialismus gescheitert. Und der Generalsekretär der bundesdeutschen CDU sagt das in Ost-Berlin laut und für die DDR-Journalisten sogar überdeutlich. Gemeinsam mit seinem Westberliner Parteifreund Diebken und dem hessischen Ministerpräsidenten Wallmann versucht Rühe herauszufinden, was sich in der hiesigen CDU und den neuen politischen Gruppen tut. Die drei reden mit Kirchenleuten und Politikern. Nach einem Treffen mit Lothar de Maizière, dem Vorsitzenden der CDU hierzulande, schilderten Rühe und Diebken ihre Eindrücke. Für den Mann aus Bonn war es ein inoffizielles Treffen, denn seine CDU wolle sich noch nicht binden. Es gibt keine konkrete Hilfestellung für eine Gruppierung, da wir uns nicht festlegen, sondern wir haben, wie gesagt, Kontakte zum demokratischen Aufbruch, auch zum neuen Forum, zur CDU, zu den Kirchen, zu vielen Gruppierungen. Und es wäre falsch, sich jetzt festzulegen auf einen Partner. Entscheidend sei, ob sich die Reformer in der hiesigen CDU durchsetzten. Es gebe hoffnungsvolle Äußerungen und für ihn sei bemerkenswert, dass im jüngsten Positionspapier der Ostberliner CDU die richtige Wirtschaftspolitik nicht mehr mit dem Begriff Sozialismus verknüpft werde. In der Forderung nach baldigen freien Wahlen seien sich CDU West und CDU Ost einig. Danach müsse das Volk hier sein Selbstbestimmungsrecht ausüben können. Es müsse entscheiden, ob es mit den Deutschen in der Bundesrepublik in einem Staat zusammenleben wolle. Für Rühe ist das offenbar so gut wie sicher. Natürlich sei dieser Schritt nicht sofort möglich und zu den möglichen Zwischenstationen zählte für Diebken auch die ins Gespräch gebrachte Konföderation. Der Westberliner sah Gemeinsamkeiten und hielt eine Vertragsgemeinschaft zwischen beiden deutschen Staaten für denkbar, die auf eine Wirtschaftsgemeinschaft hinsteuern könne. Er redete pragmatischer als der mit scharfer Klinge fechtende Rühe. Dem war vor allem die staatliche Lenkung ein Dorn im Auge, als von der möglichen Hilfe Bonns für die DDR die Rede war. Kapital kommt von ganz alleine. Es gibt ja viel mehr Kapital, als wir 1948 hatten, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das geht nicht von Staat zu Staat. Das Entscheidende muss im privaten Bereich geschehen. Sehen Sie, heute beklagen sich die Polen bitterlich über die Hilfe, die wir ihnen in den 70er Jahren gegeben haben, die Vorgängerregierung. Das sind nur noch Schulden und das Geld hat nichts bewirkt. Und diese Fehler darf man nicht wiederholen. Rühe variierte diesen Gedanken mit der nachdrücklich vorgebrachten Losung, man dürfe nicht ein falsches System stabilisieren, um es ein bisschen erträglicher zu machen. Das bedeutet keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Aber wenn es nicht zu grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Reformen in der DDR kommt, dann wird es wieder die riesige Flüchtlingswelle geben, vielleicht noch größer. Und die landen nicht irgendwo, sondern in der Bundesrepublik Deutschland und damit in der Politik, für die wir verantwortlich sind. Und deswegen sage ich Ihnen, wir müssen uns doch einmischen, obwohl das falsche Wort ist. Wir müssen doch sagen, was nach unseren Erfahrungen die notwendigen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Gesundung sind. Während Rühe in Ostberlin Kontakte suchte, hielten sich die Sprecher der Oppositionsgruppe Demokratischer Aufbruch, Pfarrer Eppelmann und Rechtsanwalt Schnur, in Bonn auf, wo sie von Bundeskanzler Kohl empfangen wurden. Dabei kam auch die Reise des Kanzlers nach Ostberlin zur Sprache, die ganz vom Ausgang des Parteitags der SED Mitte Dezember abhängen dürfte. Ein Termin in Verschiebung von der 2. Dezemberhälfte ins nächste Jahr, von der gestern noch die Rede war, ist noch nicht erfolgt. Nach dem Besuch beim Kanzler stellten sich Wolfgang Schnur und Rainer Eppelmann den Journalisten in Bonn. Frank Walig berichtet. Das Fazit der politischen Gespräche formulierte der Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann so: Demokraten treffen Demokraten. Heute Vormittag hatten die beiden Vertreter der oppositionellen Bewegung Demokratischer Aufbruch, Pfarrer Eppelmann und der Rostocker Rechtsanwalt Schnur, Gespräche mit Bundeskanzler Kohl und Bundestagspräsidentin Süssmuth. Der Kanzler gab zu verstehen, dass er vielleicht doch noch in diesem Jahr die DDR besucht. Gestern noch wurde von Regierungssprecher Klein ein Datum Anfang nächsten Jahres genannt. Gönnerhaft habe sich der Kanzler bei dem Gespräch nicht gegeben, sondern Eppelmann und Schnur haben den Eindruck, dass die Bundesregierung den Menschen in der DDR schnell helfen wolle. Wichtigstes Thema: Wann finden in der DDR freie Wahlen statt? Die bislang noch außerparlamentarische Opposition will nicht sofort freie Wahlen. Es dürfe nichts überstürzt werden, wie bei der Öffnung der Mauer zum Beispiel. Freie Wahlen unter den Prämissen gleich, allgemein und geheim sollten im Herbst stattfinden. Die Bevölkerung brauche Zeit, sich zu informieren. Und die Opposition brauche Zeit, sich zu formieren. Schließlich müsse man mit den Blockparteien konkurrieren und die haben bislang noch schlagkräftige Parteiorganisationen und den Zugang zu den Medien. Rechtsanwalt Wolfgang Schnur. Der Wähler, der ein erstes Mal in den meisten Fällen frei wählen darf, wird erst einmal über die tatsächliche Situation in unserem Lande informiert werden müssen. Es muss einen öffentlichen, einen allgemeinen Kassensturz geben. Erst dann wird es, wenn die tatsächliche Krankheit des Patienten in seinem ganzen Umfang bekannt ist, erst dann wird man Methoden benennen können, die die Gewissheit mit sich bringen, dass dieser Patient nicht stirbt, sondern dass er tatsächlich gesunden kann. Und erst dann, wenn dieses beides auf dem Tisch liegt, kann der Wähler eigentlich erst verantwortlich und nicht nur mit dem Bauch wählen. Von daher halten wir den 30. September für den frühestmöglichen Termin, allerdings auch für den spätmöglichsten Termin. Über den schnellen und gründlichen Wandel in der DDR ist die Opposition selbst überrascht. Noch vor Tagen sei unvorstellbar gewesen, dass gegen den bei den 40-Jahr-Feiern umjubelten Erich Honecker ein Verfahren eingeleitet werden könnte. Die SED sei eine Partei im Wandel und wie ihre politische Richtung in der Zukunft sich entwickle, das wisse man nicht. Die deutsch-deutsche Gretchenfrage wird allen Besuchern aus der DDR gestellt. Wie haltet ihr es mit der Wiedervereinigung? Steht diese Frage nur auf der Tagesordnung der Weltgeschichte, wie es oft fulminant formuliert wird? Oder wird auch bei den oppositionellen Bürgergruppen in der DDR darüber debattiert? Pfarrer Eppelmann. Der DDR-Bürger hat diese Frage bisher im Bauch. Er hat sie aber ja, eventuell manchmal im Herzen, aber keinesfalls im Kopf. Und es wäre sicher auch noch reizvoll, mit dem DDR-Bürger darüber zu reden, was er unter Wiedervereinigung versteht. Ob er darunter versteht, von Helmut Kohl regiert zu werden oder ob es ihm darum geht, rascher ein Stück mehr Lebensqualität zu bekommen, von der er meint, dass er die in der Bundesrepublik eher bekommen könnte als in der DDR. Der 48-jährige Karel Urbanek ist neuer Parteichef der tschechoslowakischen Kommunisten. Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt der gesamten Parteiführung unter Miklós Jakeš wurde Urbanek vom Zentralkomitee in geheimer Abstimmung gewählt. Urbanek war früher Parteichef von Böhmen und zuletzt für die Parteiarbeit in der tschechischen Teilrepublik zuständig. Der Rücktritt der alten Parteiführung wurde von mehreren hunderttausend Menschen in den Straßen von Prag mit einem wahren Freudentaumel begrüßt. Nach Ansicht des tschechoslowakischen Schriftstellers Pavel Kohut ist jetzt die Revolution nicht mehr aufzuhalten. Der Rücktritt der Parteiführung sei nur die erste Runde gewesen. Ostberlin. Unter den neuen Spitzenpolitikern der DDR genießt Ministerpräsident Modrow die meiste Sympathie der Bevölkerung. Dies ergab eine Umfrage der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, deren Ergebnis von der Nachrichtenagentur ADN veröffentlicht wurde. 41,9% der Befragten bezeichneten Modrow als den beliebtesten Politiker. Staats- und Parteichef Krenz kam mit weitem Abstand nur auf 9,6%. Dritter der Beliebtheitsskala ist der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei, Gerlach. In der Bewertung der Parteien und Bewegungen hat die SED mit 31,5% immer noch den meisten Zuspruch. Das Neue Forum verbuchte nur 9%. Fast die Hälfte aller Befragten fühlten allerdings ihre Interessen von keiner Partei oder Bewegung ausreichend vertreten. Moskau. Die solide Partnerschaft Polens mit der Sowjetunion hat der polnische Ministerpräsident Masowiecki dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow bei seinem Besuch in der UdSSR versichert. Beide betonten, dass die gegenwärtigen Veränderungen in Osteuropa die politische Ordnung in Europa nicht gefährden dürften. Masowiecki, der als erster nicht-kommunistischer Regierungschef eines Ostblocklandes den Kreml besucht, erinnerte bei seinem Treffen mit Gorbatschow auch an das sowjetische Massaker an über 4000 polnischen Offizieren in Katyn während des Zweiten Weltkriegs. Wörtlich sagte er, für die Polen bleibt Katyn eine Wunde, die noch nicht verheilt ist. Dies war der Tag des Alexander Dubček, der Tag, an dem der Mann, mit dessen Namen alle Welt den Beginn und das gewaltsame Ende des Prager Frühlings von 1968 verbindet, seine späte, sehr späte Rechtfertigung, vielleicht eine Genugtuung. In der Tschechoslowakei sind die Menschen in den letzten Tagen auf die Straßen gegangen. Sie haben gefordert, was rundum gefordert wird in Osteuropa. Und heute hatten sie einen Festtag. Sie feierten Alexander Dubček und die Obrigkeit der CSSR, das Politbüro der KPC und das ZK der Partei trat zurück. Und auch die Regierung der CSSR soll resigniert haben, so hört man. Ovationen also heute in Prag für Alexander Dubček, aufatmen nach der Nachricht vom Weichen der bisher Mächtigen. Aus Prag, Jens-Peter Paul. Nach 21 Jahren, 2 Monaten und 27 Tagen ist sie heute Abend um 19 Uhr zu Ende gegangen, die Eiszeit in der CSSR. Miloš Jakeš, Chef der Kommunistischen Partei, verkündete in diesem Moment den Rücktritt der gesamten KP-Führung und nach in Prag vorliegenden Informationen hat auch die Regierungsmannschaft und der Ministerpräsident Adamec ihre Posten zur Verfügung gestellt. Die Tschechoslowakei ist also in diesen Minuten offenbar völlig führungslos. Damit ist den Menschen in diesem Land innerhalb von 7 Tagen gelungen, was in anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks Jahre oder doch zumindest Monate gedauert hat. Der Machtanspruch der orthodoxen Kommunisten scheint einen schweren Knacks bekommen zu haben, wenn er nicht total gebrochen worden ist. Der Weg ist offenbar frei für eine grundlegende Umgestaltung und Liberalisierung der gesamten politischen und gesellschaftlichen Landschaft. Noch in dieser Nacht will das Zentralkomitee eine neue Parteiführung wählen. Welche Kandidaten dafür zur Verfügung stehen, ist zur Stunde allerdings noch völlig offen. Erstmals in der Geschichte dieses Zentralkomitees konnten die Delegierten dabei aber eine geheime Abstimmung durchsetzen. Beobachtern gilt dies als Signal dafür, dass das ZK-Plenum tatsächlich einen radikalen Neuanfang wagen wird und innerparteiliche Demokratie ausprobieren will. Die Ergebnisse der Neuwahl sollen anschließend in einer internationalen Pressekonferenz mitgeteilt werden. Reporter und Fernsehteams aus der ganzen Welt warten gespannt an der Moldau auf ihren Beginn. Einzelheiten aus dem Verlauf der ZK-Krisensitzung sind zur Stunde allerdings noch nicht bekannt. Aus den Versatzstücken, die das staatliche Fernsehen bisher gezeigt hat, geht jedoch hervor, dass mehr als 30 Redner dem Präsidium kräftig Dampf gemacht haben müssen. Parteichef Jakesch kam mit seiner Selbstkritik zu spät. Unter den Kritikern soll sich auch Ministerpräsident Adamec befunden haben. Ob er für das Amt des Parteichefs nun kandidieren wird, ist unbekannt. Zumindest gibt es auch in der Opposition Stimmen, die sich mit Adamec als KP-Chef zur Not arrangieren können. Treibende Kraft für diesen Umsturz innerhalb der KP war sicherlich auch die Parteijugend, die im Verlauf der vergangenen Tage zunehmend aufmüpfiger und mutiger einen radikalen Wandel verlangt hatte. Auf die Frage aller Fragen gibt es jedoch auch in der GSSR heute noch keine Antwort, ob die Kommunisten bereit sind, auf ihren Absolutheitsanspruch zu verzichten und die Verfassung entsprechend zu ändern. Vorher jedenfalls gibt es keine Ruhe im Land. Jens-Peter Paul war das aus Prag. Gerade an diesem großen Tag für die Widerborstigen in der Tschechoslowakei wurde einem ihrer Größten eine tiefe Genugtuung zuteil. Václav Havel, Schriftsteller und hartnäckiger Streiter um Liberalität in seinem Land, wurde der schwedische Olof Palme-Preis verliehen. Jürgen Detlefsen aus Prag dazu und zu den Reaktionen der Bevölkerung der GSSR auf den Rückzug der führenden Kommunisten ihres Landes. Noch ohne eine Bestätigung für den Rücktritt der Partei und Staatsführung erschienen Alexander Dubček und Václav Havel, später auch der ehemalige Außenminister Jiří Hájek, heute Abend zur Pressekonferenz des Bürgerforums. Doch dann wurde unterbrochen und ein Sprecher verkündete die historische Nachricht, die im ohrenbetäubenden Jubel der anwesenden tschechoslowakischen Journalisten und Studenten fast unterging. Dubček und Havel sprangen von ihren Sitzen auf, machten das V-Zeichen und stimmten in die Freudenausbrüche ein. Der Krim-Sekt floss in Strömen. Václav Havel trank den ersten Schluck auf das Wohl des tschechoslowakischen Volkes. Alexander Dubček sagte zögernd, ich kann vor Bewegung kaum sprechen. Und was nun? Lasst erst mal den Dingen ihren Lauf. Dann aber doch Antworten auf das, was kommt hier nach. Havel und Dubček waren gleichermaßen der Auffassung, dass der geplante Generalstreik am Montag stattfinden solle, damit das Volk seinen Gefühlen und Forderungen Ausdruck verleihen könne. Sie hofften aber, dass dies das letzte Mal sein werde, wo zum Streikmittel gegriffen werden müsse. Havel erklärte, man solle sich keinen Illusionen über die Nachfolge hingeben, die gewiss aus der bisherigen KP kommen würden. Wichtig sei aber, dass niemand die Ämter übernehme, der Mitverantwortung für die Erdrosselung des Prager Frühlings 1968 trage. Gelinge dies, dann sei eine Tür geöffnet, durch die das gesamte Volk hineinströmen werde, um in der Gesellschaft und an der Wiederaufrichtung der Tschechoslowakei mitzuarbeiten. Das Bürgerforum, sagte Havel, wolle nicht die Macht übernehmen, sondern nur für eine demokratische Entwicklung sorgen. Es sei zu Verhandlungen mit der neuen Führung über die kommende Politik und über einen Fahrplan zu freien Wahlen, bei denen die KP sich wie alle anderen Parteien dem Urteil des Volkes stellen müsse, bereit. Dubček, noch vor der Bekanntgabe des Massenrücktritts gefragt, ob er das Präsidentenamt übernehmen wolle, sagte, er sei seit 20 Jahren an eine niedrige Position gewöhnt, fragt jemand anderen, aber er sagte nicht nein. Jürgen Detlefsen war das aus Prag. In Bonn ging unterdessen die Diskussion in Regierung und in den Parteien über die Frage weiter, wie denn hierzulande auf die stürmischen Veränderungen in der DDR politisch zu antworten sei. Und alles Interesse spitzt sich nun auf den allfälligen Treff von Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem amtierender Führung in Berlin. Aus Bonn, Peter Heinemann. Nun ist alles wieder offen. Reist der Kanzler noch in diesem Jahr in die DDR oder nicht? Hatte gestern Informationsminister Klein vor der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, Helmut Kohl werde erst Anfang Januar zu einem Gespräch mit der Ostberliner Führung in die DDR reisen, musste sich der Regierungssprecher heute wohl aus Gründen einer besseren politischen Optik mit dem Hinweis korrigieren, der Bundeskanzler halte sich die Möglichkeit offen, noch vor Weihnachten zu Gesprächen in die DDR zu fahren. Dieses sei nach Auskunft des Regierungssprechers aber abhängig vom Ergebnis des SED-Parteitages vom 15. bis 17. Dezember und vom Verlauf der weiteren Gespräche von Kanzleramtsminister Rudolf Seiters in Ost-Berlin. Aber auch ein Blick auf die Terminliste zeigt, dass es in der Tat eher eine Möglichkeit ist. Denn vom 16. bis 19. Dezember weilt der Kanzler in Ungarn. Vom 20. bis 22. stattet der französische Staatspräsident Mitterrand der DDR einen Staatsbesuch ab. Dessen ungeachtet brachten die Vorstandsmitglieder der DDR-Oppositionsbewegung Demokratischer Aufbruch, Eppelmann und Schnur nach dem heutigen Gespräch mit dem Bundeskanzler den Eindruck mit, dass Kanzler Kohl noch für dieses Jahr einen Besuch in der DDR anstrebe. In diesem Gespräch mit dem Kanzler, aber auch bei einer Begegnung mit dem sozialdemokratischen Oppositionschef Hans-Jochen Vogel, hatten Pfarrer Eppelmann und Dr. Schnur vom demokratischen Aufbruch nochmals unmissverständlich deutlich gemacht, dass die wirtschaftliche Unterstützung des demokratischen Prozesses in der DDR durch die Bundesregierung schnell erfolgen müsse und nicht an politische Bedingungen geknüpft werden sollte. Bundeskanzler Kohl besteht aber weiter darauf, dass der Prozess hin zu freien, gleichen und geheimen Wahlen und einer sozialen und freien Wirtschaftsordnung in der DDR verbindlich und irreversibel, also nicht rückholbar sein muss. Eppelmann und Schnur forderten aber auch die DDR auf, bestimmte Voraussetzungen, so ein Investitionsschutzabkommen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen. Dann kam Wolfgang Schnur auf den Reformprozess in der DDR zu sprechen und meinte, dass wir im Aufbruch in der Tat sind in der DDR, nach neuen politischen Wegen suchen, um tatsächlich eine Gesellschaft für und mit Menschen wirklich politisch so zu gestalten, dass Wende und Erneuerung unumkehrbar wird. In einem Kommentar der großen Tageszeitung Komsomolskaja Prawda hieß es, ich zitiere, Masowiecki besucht die Sowjetunion nicht als Mann der Gewerkschaftssolidarität oder als Vertreter der Kirche, sondern er kommt als Premier eines souveränen und uns nahestehenden Staates, als legitimer Vertreter des polnischen Volkes. Das schreibt eine sowjetische Zeitung über den Mann, der als erster nicht-kommunistischer Premier Polens seit dem Zweiten Weltkrieg Moskau besucht. In der Tat respektiert man im Kreml die neue innenpolitische Souveränität Polens und man ist bereit, gut nachbarlich zusammenzuarbeiten, unter einer Bedingung. Polen erfüllt seine Bündnisverpflichtungen. Und genau das hat Masowiecki auch in Moskau erneut bekräftigt. Erstes praktisches Ergebnis ist ein Umweltabkommen, das heute Mittag im Katharinensaal des Kreml unterzeichnet wurde. Man will Daten über die Umweltverschmutzung austauschen und in Zukunft gemeinsame Untersuchungen über die Belastung von Luft, Boden und Wasser durchführen. Auch Patente für Umwelttechnologie sollen ausgetauscht werden. Vor allem aber ist gegenseitige Information und auch Hilfeleistung bei Umweltkatastrophen vorgesehen. Gerade Polen ist eines jener Länder, die bis heute unter den Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl zu leiden haben. Insgesamt 3 Stunden sprach Masowiecki mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ryzhkov. Und dabei ging es natürlich in erster Linie um die Wirtschaftsbeziehungen, die für Polen bislang reichlich unvorteilhaft waren und die dringend einer Neugestaltung bedürfen. Die polnische Regierungssprecherin Małgorzata Niesabitowska sagte am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz, die sowjetische Seite habe versprochen, ihre Rohstofflieferungen in den nächsten 5 Jahren nicht zu reduzieren. Auch eine Umschuldung der polnischen Verbindlichkeiten gegenüber der Sowjetunion sei in Aussicht gestellt worden. Außerdem, so die Regierungssprecherin, wolle man den Firmen in beiden Ländern künftig mehr Spielraum bei der ökonomischen Kooperation einräumen. Tadeusz Masowiecki wurde am Nachmittag auch vom sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow empfangen. Gorbatschow sagte zu Beginn des Gesprächs wörtlich, es mag Ihnen merkwürdig erscheinen, aber ich wünsche Ihnen Erfolg für Ihre Arbeit. Ich hoffe, dass das polnische Volk und die Regierung die gesteckten Ziele erreichen. In der Unterredung ging es um alle bilateral wichtigen Fragen und auch um die Perspektiven des europäischen Einigungsprozesses. Sogar das Thema Katyn wurde angesprochen. Angehörige des sowjetischen Geheimdienstes NKWD hatten dort im Frühjahr 1940 4000 polnische Offiziere ermordet. Masowiecki mochte sich nach dem Gespräch nicht konkret äußern, zeigte sich aber sehr zufrieden über den Verlauf. Reinhold Vetter zum Besuch von Polens Ministerpräsident in Moskau. Zu berichten ist nun von einem Land, das auch dem Warschau-Pakt angehört, darin aber mehr und mehr zu einem Fremdkörper wird. Gemeint ist Rumänien. Dort haben die Kommunisten heute ihren letzten Parteitag beendet. Ergebnis: der real vegetierende Sozialismus nach Art des Nicolae Ceausescu soll weiter seinen Lauf nehmen. Gustav Fralupa aus Bukarest. Erwartungsgemäß wurde Nicolae Ceausescu wieder zum Generalsekretär der Partei gewählt, also zum 6. Male, womit er mehr als ein Vierteljahrhundert die Geschicke seiner Partei und Rumäniens bestimmt. Es gibt keinen besseren als unseren geliebten Genossen Ceausescu, hat ein Delegierter unter vielen anderen seinen Wahlvorschlag unterstützt. Ceausescu führt uns zielstrebig in den Kommunismus, behauptet ein anderer. Seine Wiederwahl erfolgte auch einstimmig, erklärte Politbüro-Mitglied Maria Manescu unter dem Jubel der über 3000 Delegierten im Saal. Auch die Wahl der 286 Vollmitglieder des Zentralkomitees ist laut Manescu einstimmig erfolgt. Andersdenkende oder gar Oppositionelle darf es in Rumänien offenbar nicht geben. Mit sich überschlagender und zeitweilig versagender Stimme dankte Ceausescu für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und er versprach, auf dem bisherigen Weg weiterzuführen. Der 14. Kongress der Partei schließt seine Arbeit in voller Einmütigkeit mit Beschlüssen zum Aufbau des vielseitig entwickelten Sozialismus und in Zukunft des Kommunismus, erklärte Konduktor Nicolae Ceausescu. Das Politbüro mit insgesamt 21 Vollmitgliedern und 26 Anwählern konstituierte sich in nahezu unveränderter Zusammensetzung mit Frau Elena Ceausescu als erstem Vertreter des Parteichefs. Sohn Nicu Ceausescu ist zum Vollmitglied aufgerückt und sitzt nun zur Linken seines Vaters und seiner Mutter. Es wirkt wie ein erweiterter Familienrat. An der künftigen Parteilinie und der Politik Nicolae Ceausescus gibt es keine Zweifel. Zum sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus bekannte sich der alte Parteichef in seinem Grundsatzreferat und in noch dezidierterer Form der Neue, bestätigte Ceausescu in seiner Schlussrede. Der Parteitag gab ihm hieß hier grünes Licht und die formelle Legitimation zur Fortsetzung des Kurses. Das gilt für die Generallinie der Ideologie, der planwirtschaftlichen Entwicklung, für die internationalen Beziehungen der KPR, die Außenpolitik und die Verteidigungsdoktrin Rumäniens. Die Funktionen Nicolae Ceausescus in Personalunion sichern ihre konsequente Durchführung, die Besetzung der Schlüsselpositionen in der Partei und Staatsspitze durch Angehörige der Familie Ceausescu sichern sie noch in vielen anderen Belangen ab. Nina kam nach dem Gottesdienst auf den Balkon. Die Menge rief: Wir wollen den Heiligen Vater hier haben. Öffentlich forderten also zigtausende den Papst auf, nach Prag zu kommen. Als gestern Abend Thomas Jung bekannt wurde, dass das ZK in die Wüste geschickt worden ist, dass es ein neues ZK gibt mit weniger Betonköpfen, da jubelten die Massen auf der Straße. In Prag wurde getanzt. Wie ist allgemein die Stimmung heute Morgen? Ganz unterschiedlich zur gestrigen Situation. Sie haben es gesagt, es wurde gefeiert. Es war allerdings, will ich mal salopp sagen, kein Karneval. Es waren kleine Gruppen, die sich getroffen haben, die den Sieg gefeiert haben, die gefeiert haben, dass nach 21 Jahren sich etwas bewegt hat. Heute ist man nachdenklich. Man analysiert die Situation, stellt fest, dass Leute wie Husak oder Stepan immer noch im Amt sind. Man wird jetzt fordern, dass auch diese Betonköpfe noch aus der ZK-Führung verschwinden müssen. Wie reagieren die Medien? Wie kommentieren Sie den Wechsel im Führungsgremium der Kommunistischen Partei? Der tschechoslowakische Hörfunk berichtete seit heute früh über die Ergebnisse der Marathonsitzung. Für die Zeitungen freilich kam die Pressekonferenz zu spät. Sie haben noch den hoffnungsvollen Stand von gestern Abend, als mitgeteilt worden war, dass die Parteiführung komplett zurückgetreten ist. Die Aufbruchstimmung, die noch vor gut 18 Stunden herrschte, ist inzwischen gedämpft, weil immer mehr Systemkritiker erkennen, wie dünn und unverbindlich doch das ist, was heute Nacht beschlossen wurde. Was wird heute Nachmittag noch in Prag alles geschehen? Am Nachmittag ab 14 Uhr findet auf einem riesigen Platz außerhalb der Stadt in der Nähe des Fußballstadions des 1. FC Sparta eine Großkundgebung statt. Man hat extra darauf verzichtet, den Wenzelsplatz heute Nachmittag dafür zu nutzen, weil rund eine halbe Million Menschen erwartet werden, die mit Bussen aus dem ganzen Land und aus den Städten hier anreisen. Diese Großkundgebung dann also außerhalb der Stadt. Am Abend dann eine Pressekonferenz des Bürgerforums, wo es dann erste Reaktionen gibt der Oppositionellen auf die Entscheidung heute Nacht. Von Thomas Jung in Prag nach Pavel Kohut zu Pavel Kohut in Wien. Herr Kohut, Sie sind ein Regimekritiker gewesen, haben den Prager Frühling miterlebt, die Charta 77 unterschrieben, durften nicht mehr in Ihre Heimat einreisen. Sie haben mitgehört, was Thomas Jung aus Prag eben gesagt hat. Die verhasste Viererbande, Parteichef Milos Jakes, Chefideologe Jean Fortek, die harten Dogmatiker Karel Hoffmann und Alois Indra, die auch Parlamentspräsident sind, sind aus dem ZK geflogen, ebenfalls Ministerpräsident Adamek und Staatspräsident Husan. Reicht das aus, um die Wende einzuleiten? Wie beurteilen Sie es? Oder ist das doch alles noch viel zu wenig? Also ohne das fabelhafte Ereignis der Heiligsprechung der Agnes in Schatten stellen zu wollen, muss ich Ihnen frisch berichten über das Allerneueste, was in diesen Sekunden auf den Bildschirmen des tschechoslowakischen Fernsehens stattfindet, nämlich eine Versammlung der Parteifunktionäre von Prag. Es sind über 2.500 Menschen in der großen Kulturpalast. Und soeben habe ich gehört den Vorschlag einer Arbeiterkommission, dass die beiden von Ihnen genannten, also vor allem der Parteichef Stepan und andere Dogmatiker, der Zavadil, der Chef der Gewerkschaften, sofort abberufen würden. Und die versammelten Kommunisten, das sieht so aus, haben jetzt das Schicksal dieser absolut angeschlagenen Partei in ihre Hände genommen. Und ich glaube, die Stunde der alten Führung ist geschlagen. Das heißt, dann wäre auch diese Forderung des Bürgerforums erfüllt, die ja gerade gesagt haben, der Prager Staatssekretär Miroslav Stefan und dann auch der Gewerkschaftschef und Dogmatiker Savadil müssen weg. Ich glaube, es ist nichts anderes zu erwarten, weil die Stimmung in diesem Riesensaal, wo also wirklich die Grundorganisationen vertreten sind, ist ähnlich der Stimmung auf dem Wenzelsplatz. Die einfachen Menschen haben es genug, mit diesen Leuten zu leben. Und während gleichzeitig in der gleichen Nachrichtensendung noch der Herr Hosseini, das ist der Chefredakteur von Ruhr Bravo, Dubček als jenen bezichtigt hat, der die Chance des Prager Frühlings verdorben hat, also diese Frechheit, diese Chuzpe, hat er gesagt im Fernsehen, laufen also jetzt schon die Uhren seiner eigenen Partei in der Gegenrichtung. Herr Kohut, Nachfrage, verfolgen Sie jetzt diese Sitzung der Funktionäre von Prag in Wien live im Fernsehen? Ja, das wir haben momentan das beste Fernsehen der Welt. Mhm. Wir haben hier Bratislava, das bedeutet das erste tschechoslowakische Programm. Mhm. Und dieses sendet praktisch ununterbrochen. Zunächst war die ganze Agnes-Messe gesendet. Mhm. Das war schon ein phänomenales Ereignis. Und jetzt laufen Nachrichten und da werden also eingeblendet eben die Bilder aus dieser Parteiversammlung, die sich jetzt sogar zu der euphorischen Aufruf verleiten ließ, es lebe unsere revolutionäre Jugend. Das heißt, auch die Medien, zumindest das Fernsehen, ist jetzt voll auf die Seite der Reformer absolut gegangen. Voll, wobei natürlich die alten Gesichter teilweise verlegen auf dem Bildschirm bleiben, aber immerhin ist das, was sie verkünden, schon eine andere Welt und eine neue Zeit. Ist der neue Parteichef, Herr Kohut, der Karel Urbanek, ein Mann, der jetzt diese Reformen, sagen wir mal wieder Egon Krenz in der DDR, von der Spitze der Partei wegführen kann? Schauen Sie, die Nennung seines Namens war dem ähnlich, als wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass der neue Bundeskanzler Fritz Schmidt heißt. Keiner kennt ihn. Keiner kennt ihn. Man weiß also jetzt langsam seine Biografie. Ob es ihm gelingt oder nicht, das weiß man nicht. Aber jedenfalls nicht einmal diese Gruppierung, also diese kommunistische Partei, die es längst aufgehört hat, kommunistisch oder sozialistisch zu sein, hat jetzt wirklich genug. Und ich glaube, die hat sich jetzt auch auf die Seite der Reformer geschlagen. Wo gibt es denn Leute, die jetzt im Sinne der Reform in der Tschechoslowakei regieren können, Programme entwerfen können, mit denen man dann auch leben und handeln kann? Ich kann es Ihnen nicht sagen aus Wien, weil ich schon 10 Jahre in dem ungewollten Exil lebe und kein Tag für mich war bitterer als der heutige, wobei ich mich natürlich gleichzeitig freue, Aber ich habe natürlich wirklich schreckliche Trauer, dass ich nicht dabei sein kann. Wenigstens diese Dienste, wie mit Ihnen, tue ich es auf laufendem Bande. Ich weiß es nicht, aber die Gesichter, die ich laufen sehe, die Gesichter der jungen Menschen und auch die Gesichter der mittleren Generation zeugen davon, dass es überhaupt kein Problem sein wird, eine neue politische Repräsentation für dieses Land zu finden. Herr Kurt, wir haben schon Anfang der Woche zusammen gesprochen und da klangen Sie, so meine ich, sehr viel pessimistischer. Jetzt bricht bei Ihnen auch in der Sprache Freude heraus, etwas Atemloses. Höre ich das richtig? Atemlos bin ich deswegen, weil ich mit dem Apparat zwischen zwei Räumen spaziere. In einem läuft das Fernsehen und ja, in anderen telefoniere ich. Ja. Bis Dienstag war die Gefahr zu groß und wir wissen heute mit Sicherheit, dass die alte Parteiführung von einem neuen Polizeieinsatz überlegt hat. Man weiß zum Beispiel schon seit heute früh, dass der Ministerpräsident schon vor einigen Tagen seine Resignation angeboten hat. Und es war nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Schießbefehl kommt. Und dann wäre natürlich diese wahnsinnig schöne Chance, weil auch so humane Chance vertan. Und jetzt sind wir alle wirklich überglücklich, weil nicht einmal eine Ohrfeige macht, also dieses Bildschauer, es ist wieder einmal eine Revolution auf Tschechisch, eine Revolution der Kinder. Aha. Herr Kohut, das passt überhaupt nicht zum Thema, aber trotzdem die letzte Frage. Wie heißt denn der Hund, der da immer im Hintergrund bellt? Der Hund, der da bellt, ist der Enkel unseres alten Hundes, der von der Staatssicherheit vor einigen Jahren noch in der Tschechoslowakei vergiftet wurde und dem ich den Roman, wo der Hund begraben ist, geschrieben habe. Und sein Nachfolger grüßt hier auch seine neue Zeit. Ich glaube, der wird noch einmal Böhmen erleben. Wie heißt er denn? Er heißt Adi. Ich danke Ihnen, Herr Kurt. Stunde, als Alexander Dubček sich auf dem Wenzelsplatz zujubeln ließ, musste Miloš Jakeš samt seinem Team zurücktreten, das den Prager Frühling ohne jedes Mitleid niedergeschlagen hatte. Der rechtsgerichtete Quotidien de Paris jubelt: Prag hat also gewonnen, nach Warschau, nach Budapest, nach Ost-Berlin, nach Sofia und wer weiß. Und fügt hinzu, eins ist klar, die Sowjets haben die Dinge nicht nur gewähren lassen, sondern sie haben alles getan, damit die Tschechoslowakei wie die anderen Volksdemokratien die Ketten sprengt. Das Gegenteil glaubt das Massenblatt François. Michail Gorbatschows Arm ist offenkundig viel weniger lang als noch vor einigen Tagen. Die alte Moskauer Garde erhebt wieder das Haupt. Dort ist die Erklärung für den hartnäckigen Widerstand der 68 an die Macht gebrachten tschechoslowakischen Hierarchen oder für die Arroganz des Rumänen Ceausescu zu suchen. Nach London. Die Times meint, die Tschechoslowakei war ein später Starter im osteuropäischen Wettlauf der Veränderungen, aber ihre Demonstranten waren nicht weniger hartnäckig und leidenschaftlich. Und der Daily Telegraph schreibt: Osteuropas Tyranneien stürzen eine nach der anderen. Sie werden beiseite gefegt von Kräften der Geschichte, die niemand aufhalten kann. Österreichische Zeitungen erinnern an Prag 1968 und kommentieren den Auftritt von Alexander Dubček, so die Wiener Kronenzeitung. Jetzt ist er wieder da, als Erinnerung an eine Vergangenheit, die die Zukunft der Tschechoslowakei sein könnte. Ähnlich die Kärntner Tageszeitung: 1989 gibt den CSSR-Bürgern die Hoffnung auf einen zweiten Prager Frühling, der diesmal jedoch auch im Sinne des Volkes zu Ende geführt wird. Nüchterner analysiert die Neue Zürcher Zeitung die begonnene Entwicklung. Der Ruf nach freien Wahlen ertönt zwar laut in den Prager Gassen, notwendig aber wären vorerst einmal Männer an der Spitze der immer noch allein herrschenden Partei, die den Dialog mit der Opposition führen. Was in Paris der Figaro genau umgekehrt sieht: in der Tschechoslowakei wie in Ostdeutschland präsentiert sich die Opposition bislang nur als eine romantische Strömung. Es fehlte an Führern und politischen Strukturen. Sie braucht Zeit. Konsequent solle gegen alle vorgegangen werden, die das Ansehen der Partei geschädigt hätten, kündigte der neue Vorsitzende der Parteikontrollkommission, Politbüromitglied Werner Eberlein, in einem Interview mit dem Neuen Deutschland an. Er nannte ausdrücklich die Verhandlung über Günther Mittag als Vorbild und sprach von Parteistrafen bis hin zum Ausschluss, sowie gegebenenfalls auch von Strafverfahren, soweit Gesetze verletzt worden seien. Das Verfahren gegen Erich Honecker schwebt noch wegen dessen schwerer Erkrankung. Zwei weitere Verfahren gegen den ehemaligen Bezirkssekretär von Suhl und gegen einen Kandidaten des ZK endeten bereits mit der Empfehlung zum Parteiausschluss. Wie Eberlein jetzt bekannt gab, sind daneben eine Reihe weiterer Verfahren eingeleitet worden. Namen gab er jedoch nicht bekannt, es sollten keine Vorverurteilungen stattfinden. Eberlein sprach zugleich von einer Reihe ungerechtfertigter Gerüchte über Verfehlungen oder Bereicherungen von ehemaligen Funktionären. Danach sollten frühere Politbüromitglieder sogar eigene Flugzeuge, Wochenendgrundstücke mit privatem Flugplatz oder Bankkonten im Westen besitzen. Dies seien jedoch böswillige Erfindungen. Es gebe auch andere haltlose Verdächtigungen, sagte Eberlein, die bis zum Rufmord und zur physischen Bedrohung reichten. Viele Vorwürfe seien sehr pauschaler Natur. Wer zu Unrecht beschuldigt und diffamiert werde, könne auf den Schutz der Partei und auf gerichtliche Schritte gegen die Verleumder rechnen. Unterdessen gibt es auch Kritik an bloßen Parteiausschlüssen. Das Verfahren gegen Günther Mittag ersetze nicht die nötige selbstkritische Rechenschaftslegung der Betroffenen, hieß es in einem Kommentar der FDJ-Zeitung Junge Welt. Mit einer ehrlichen, ungeschminkten Erklärung sei allen mehr gedient als mit einem kommentarlosen Rausschmiss. Die Bedrängnis der SED wird auch in der Mitgliederbewegung deutlich, über die jetzt erstmals bei einer Diskussion im Ostberliner ZK-Gebäude Auskunft gegeben wurde. Danach haben in den vergangenen 8 Wochen nicht weniger als 200.000 Gefolgsleute die Partei verlassen. Das ist ein Verlust von 10%. Im Zuge der politischen Neuorientierung soll es auch zu weiteren Rehabilitierungen verfemter Mitglieder kommen. Nach Walter Janka sollen auch die Verfahren gegen Robert Havemann und den ehemaligen Westexperten der SED Herbert Häber überprüft werden. Auch der Liedermacher Wolf Biermann kann offenbar auf Wiedergutmachung rechnen. Der neue Kulturminister Dietmar Keller erklärte, man sei zu einer Verständigung mit Biermann bereit. Robert Röntgen, was da Tag für Tag, Stunde für Stunde an neuen Überraschungen aus Ost-Berlin kommt, ist unwahrscheinlich. Man steht einfach oft fassungslos davor und sagt, kann das denn alles wahr sein? Wie kommt Ihnen das Ganze vor? Naja, auf unserer Seite ist ja in den letzten 40 Jahren fast alles, was heute zugegeben wird, schon einmal erwähnt worden. Nur wer das sagte und wer das in der DDR sagte, wurde bestraft. Oder wer es im Westen sagte, wurde dann nicht wieder reingelassen. Dass die Partei jetzt ehrlich werden will, liegt nicht daran, dass die Parteiführung nun besondere Gewissensbisse gehabt hat. Es ist einfach der Druck von unten. Und der Druck von unten ist so stark, dass die alte Parteiführung verurteilt werden muss und dass auch die übrig gebliebenen Mitglieder der alten Parteiführung sicherlich nicht mit Schonung rechnen können, wenn sie etwas verbrochen haben. Und davor gibt es offenbar auch etwas Sorge. Werner Eberlein, den Hartwig Heber ja genannt hat, als Vorsitzender der Zentralen Parteikontrollkommission, ist im Übrigen ein Mann, der unverdächtig ist, Stalinist gewesen zu sein. Sein Vater Hugo Eberlein war Mitbegründer der KP und starb in einem sowjetischen Zwangsarbeitslager. Er selbst wurde mit 18 Jahren unter der Beschuldigung, einen Mordanschlag auf Stalin geplant zu haben, zu 8 Jahren Lager verurteilt. Er ist also nicht zur stalinistischen Garde zu rechnen, mit der man jetzt aufräumen will. Sie sprachen eben von dem Druck von unten. Inzwischen ist es ja wohl so, dass der Druck nicht mehr so sehr von der Oppositionsbewegung ausgeht, sondern von den Parteimitgliedern der SED an der Basis, die dann in Scharen weglaufen, wie eben gehört. Ja, nicht nur das. Und die drinbleiben, sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen es anders machen. Und wir müssen, das kam eben in Leipzig auf einer Diskussion heraus, wir müssen eine Partei mit neuem Namen, neuem Statut und neuem Programm gründen. Wir können nicht einfach, wie die Führung und wie Krenz es gerne möchte, besser weitermachen wie bisher, sondern es muss alles neu gemacht werden. Und dagegen gibt es natürlich in der Partei unter vielen Funktionären, die sich eben nur an das halten können, was sie bisher gelernt haben, großen Widerspruch. Nur in den Südbezirken arbeitet man heftig daran, eine neue Partei an die Stelle der alten SED zu setzen. Ist mein Eindruck richtig, dass inzwischen Egon Krenz an der Spitze der SED mit seinen neuen Leuten mächtig Druck macht und dass die Oppositionsbewegung jetzt inzwischen hinterherhinkt und dass das vielleicht das neue Forum veranlasst hat, zu sagen, wir wollen politische Verantwortung übernehmen, vielleicht auch sogar mit der SED reden, was das neue Forum ja bisher immer strikt abgelehnt hat? Ja, Krenz möchte natürlich retten, was zu retten ist, von der inzwischen aufgegebenen Führungsrolle der Partei. Und hat dieses Angebot für den runden Tisch sicherlich in Erinnerung an die polnischen Gespräche gemacht. In Polen waren ja der kommunistischen Partei ein bestimmter Besitzstand garantiert worden. Vielleicht möchte Krenz das für die DDR auch, denn auch er hat ja seine Meinungsumfragen und weiß genau, dass die SED mit großer Wahrscheinlichkeit nicht über 20% der Wählerstimmen kommen wird. Und nun versucht er möglicherweise in Dialog und in Gesprächen am runden Tisch ein paar kleine Eckpfähle einzuschlagen, die seine Partei retten sollen. Das neue Forum hat sich bisher immer für eine Organisation erklärt, nicht einmal Organisation, schon zu viel gesagt, für eine Gruppierung erklärt, die den Dialog fördern will und die die Plattform für einen Dialog stellen will. Aber die 200.000 Menschen in der DDR, die das neue Forum unterstützen, sagen, das reicht nicht. Wir müssen Politik machen. Und aus diesem Grund hat das neue Forum sich entschlossen, sich wenigstens zu organisieren, ein Programm, ein Statut ausarbeiten und möglicherweise Ende Januar sich in eine Partei umzuwandeln. Denn Reden ist inzwischen nicht mehr ausreichend. Es muss gehandelt werden und da hat das neue Forum bisher etwas versäumt und das will es jetzt nachholen. Auch in Prag hat es die Bevölkerung geschafft, eine starre Macht, die Staatsmacht nämlich, zum Einlenken zu bewegen. Auch in Prag haben Hunderttausende mit ihren Rufen nach Freiheit für Aufbruchstimmung gesorgt. Erste Erfolge sind Änderungen im Politbüro, das Auftreten der Symbolfigur Dubček nach mehr als 20 Jahren und vermutlich wird die Entwicklung, die vom Volk gewollte Erneuerung, auch vor der Regierung nicht Halt machen. Von den Ereignissen in Prag heute berichtet Jens-Peter Paul. Der Rücktritt des kompletten Politbüros der Kommunistischen Partei hat der KP-Spitze nicht einmal für 24 Stunden Luft verschafft. Im Gegenteil, seit heute Nachmittag hat es die Parteiführung mit Gegnern an drei Flanken zugleich zu tun. Neben den Bürgern auf der Straße haben sich nun die katholische Kirche und vor drei Stunden auch noch die Parteibasis gegen die ZK-Beschlüsse der vergangenen Nacht gewandt. Daneben wuchs die Menge der Demonstranten heute Nachmittag auf einem großen Freigelände vor den Toren der Hauptstadt auf schätzungsweise eine 500.000 Menschen an, die freie Wahlen verlangten und die endgültige Überwindung der altstalinistischen Ära. Unter den Rednern war wiederum Alexander Dubček, die Symbolfigur des Prager Frühlings und ein Vorbild für das Volk, was Standhaftigkeit und Mut gegenüber dem Regime angeht. Unterdessen probt die Prager Parteibasis den Aufstand gegen die Parteiführung. In einer spontanen, dramatischen Parteiversammlung des KP-Bezirks der Hauptstadt wurde mit überwältigender Mehrheit beschlossen, der Prager KP-Chef Miroslav Stepan solle umgehend sein Amt zur Verfügung stellen. Er sei derjenige, der für den blutigen Polizeieinsatz gegen friedliche Demonstranten am 17. November direkt verantwortlich ist. Stepan erklärte daraufhin den Tränen nahe, er sei sich keiner Schuld bewusst, stelle aber sein Amt zur Verfügung, wenn es unbedingt verlangt werde. Damit überdauerte die Entscheidung des Zentralkomitees, Stepan ungeachtet aller Forderungen von Künstlern und Intellektuellen im ZK-Sekretariat zu belassen, nicht einmal einen Tag. Vielmehr verlangte die Prager Parteibasis, das Zentralkomitee solle sich so bald wie möglich erneut mit diesem Thema befassen, denn die personellen Konsequenzen der vergangenen Nacht reichten bei weitem nicht aus. Bereits am Vormittag hatte im Veitsdom von Prag ein denkwürdiger Gottesdienst stattgefunden. Anlass war die Heiligsprechung der böhmischen Agnes, Königstochter und Wohltäterin des Volkes. Kardinal Tomacek stellte sich dabei in überraschender Deutlichkeit auf die Seite des für Menschenrechte und Menschlichkeit streitenden Volkes. Jeder müsse sich nun einreihen, verlangte der 90-Jährige, denn es gehe um eine bessere Zukunft für dieses Land. Das alles geschah unmittelbar unter dem Fenster des Staatspräsidenten Gustav Husak, der zwar in der vergangenen Nacht seine Parteiämter niedergelegt hatte, aber offenbar nicht daran denkt, auch sein Präsidentenamt an einen unbelasteten Nachfolger zu übergeben. In West-Berlin nimmt man das dritte Wochenende der neuen deutsch-deutschen Zeitrechnung gelassen hin. Den Ansturm der Besucher aus dem Osten der Stadt bewältigt die gewonnene Routine. Verkehrsbetriebe sind entsprechend vorbereitet. Dennoch, die Stadt Berlin hat auch Probleme und deshalb trifft sich der regierende Bürgermeister Momper, SPD, nächsten Freitag mit Bundeskanzler Kohl, CDU, in Bonn. In Ost-Berlin selbst setzen die SED-Politiker die Aufräumarbeiten in den eigenen Reihen fort. Und dazu jetzt folgender Bericht von Hartwig Heber aus Ost-Berlin. Konsequent solle gegen alle vorgegangen werden, die das Ansehen der Partei geschädigt hätten, kündigte der neue Vorsitzende der Parteikontrollkommission, Politbüromitglied Werner Eberlein, in einem Interview mit dem Neuen Deutschland an. Er nannte ausdrücklich die Verhandlung über Günther Mittag als Vorbild und sprach von Parteistrafen bis hin zum Ausschluss, sowie gegebenenfalls auch von Strafverfahren, soweit Gesetze verletzt worden seien.